Dieser gemauerte Gang erfreute sich unter den jüngeren Gemeindemitgliedern von Ballweary eines ganz besonders schlimmen Rufes. Der Pastor pflegte dort häufig, nach Anbruch der Dunkelheit auf- und abzuwandeln und mitunter in der Inbrunst seiner stummen Gebete laut zu stöhnen. Und wenn er von Hause fort und die Pfarrhaustür verschlossen war, wagten nur die tollkühnsten der männlichen Schuljugend klopfenden Herzens an jenem verrufenen Ort Räuber und Gendarm zu spielen. Die Atmosphäre des Grauens, die hier in der Tat einen Gottesmann von fleckenlosem Charakter und reinster Orthodoxie umgab, war ganz allgemein die Ursache von Staunen und Neugier unter den wenigen Fremden, die durch den Zufall oder durch Geschäfte in jene unbekannte, weltfremde Gegend geführt wurden. Aber sogar in der Gemeinde selbst gab es viele Leute, die nichts von den seltsamen Begebenheiten wussten, die das erste Amtsjahr Mr. Soulis auszeichneten. Und unter den besser Unterrichteten gab es einige, die von Haus aus zurückhaltend waren und andere, die vor jenem besonderen Gegenstand zurückschreckten. Nur hin und wieder erwärmte sich einer der älteren Männer über seinem dritten Glase Schnapse hinreichend, um Mut zu fassen und der Ursache des seltsamen Aussehens sowie des einsiedlerischen Lebens des Geistlichen nachzugehen. Vor 50 Jahren, als Mr. Soulis zuerst nach Ballweary kam, war er noch ein junger Mann, ein forscher Bursch, wie die Leute sagen, so ganz voller Buchgelehrsamkeit und großartig im Auslegen der Heiligen Schrift, aber, wie man's bei einem so jungen Menschen ja auch nicht anders erwarten kann, ohne richtige, praktische Erfahrung in der Religion. Die jungen Leute, die waren natürlich ganz weg von seinen Talenten und seinen vielen Reden, aber was so alte, vorsichtige, ernste Männer und Weiber waren, die sorgten sich so sehr um den jungen Mann, dass sie für ihn und die Gemeinde beteten, denn von ihm glaubten sie, dass er einer von jenen sei, die sich selbst betrügen, und von der Gemeinde, dass sie wahrscheinlich übel mit ihm dran wäre. Das war noch vor den Tagen der Launen im Herrn, Gott strafe sie. Aber die schlimmen Dinge sind wie die guten, beide wachsen recht hübsch langsam, Stück für Stück. Und es hat auch damals schon Leute gegeben, die da meinten, der Herrgott hätte die gelehrten Professoren ganz verlassen. Und die Burschen, die bei ihnen das Studieren anfingen, wären besser und gescheiter in ihrem Torfmoor hocken geblieben, wie ihre Voreltern das in den Zeiten der Bedrängnis taten, mit einer Bibel unter ihrer Achsel und dem Geist des Gebets im Herzen. Eins war sicher, Mr. Soulis war viel zu lange auf der Universität geblieben. Er sann und trachtete nach vielen Dingen, außer denen, die wahrhaft Not tun. Er hatte einen Haufen Bücher bei sich, mehr als man je zuvor im Pfarrhaus beieinander gesehen hatte, und eine saure Mühe machte es dem Boten, sie hierher zu tragen. Alle waren sie nahe dran, irgendwo in dem Teufelsmoor zwischen hier und Kilmacolly zu ersaufen.